Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 83. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute beginnen wir den Abschnitt über Thomas Carlyle, einer, wenn nicht der Zentralfigur im Friedellschen Gedankengebäude. Viele seiner grundlegenden Positionen fußen direkt auf Carlyle. Unter anderem sein Glaube an den großen Mann, den Helden, der allein imstande sei, die Geschichte weiterzutreiben. Ein Modell also, das gänzlich ohne Klassenkämpfe und andere gesellschaftliche Prozesse auskommt, wie sie etwa von Karl Marx und Friedrich Engels ungefähr zur gleichen Zeit postuliert wurden. Als Sendungsgast konnte ich mit Gerald Krieghofer, wie versprochen, einen exzellenten Kenner sowohl Carlyles als auch Friedells gewinnen. Der letzte Abschnitt, Carlyles Glaube, muss leider aus Zeitgründen in die kommende Sendung wandern, weil ich Gerald Krieghofers Kommentar nicht mutwillig verkürzen wollte, was gegebenenfalls als guter Anlass für den Beginn einer wunderbaren Stammhörerschaft gelten mag. Wollen wir uns zuvor einen kleinen Anlauf gönnen und jenen letzten Satz wiederholen, mit dem der Theatermensch Friedell fachgerecht zum fulminanten Auftritt seines Helden blies. In diesen Jahren der Verwirrung erstand aber der angelsächsischen Rasse die stärkste moralische Potenz, die sie jemals hervorgebracht hat, in Thomas Carlyle. Der Held als Denker. Es ist ungemein leicht, Carlyle zu tadeln, und es ist ungemein schwer, ihn zu loben. Wer auch nur einen Bruchteil seiner Schriften gelesen hat, wird mühelos eine Menge von Fehlern und Unzulänglichkeiten in ihnen entdecken können. Er wiederholt sich, er widerspricht sich, er übertreibt, er schreibt dunkel und weitschweifig. Sein Pathos ist überheizt, sein Tempo ist unsicher, seine Gedanken sind ungeordnet und barock. Alle diese Defekte und noch manche andere lassen sich ohne weiteres herausfinden und genau bezeichnen. Will man aber ebenso kurz feststellen, welche gute Eigenschaften ihnen gegenüberstehen, so gerät man in Verlegenheit. Wollte man zum Beispiel sagen, dass Carlyle Temperament, Denkschärfe, psychologische Feinfühligkeit, plastische Charakterisierungsgabe besitzt, dass er originell, packend und geistvoll ist, so wäre damit so gut wie gar nichts über ihn gesagt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies alles zutrifft, aber es trifft ihn nicht. Jeder, der ihn kennt, hat das unabweisbare Gefühl, dass mit solchen Attributen an das Phänomen Carlyle nicht heranzukommen ist, dass sie vollständig von ihm abgleiten. Die Verlegenheit beginnt sogar schon in dem Augenblick, wo man angeben soll, in welche literarische Kategorie er überhaupt gehört. Ist er Philosoph, Historiker, Soziolog, Biograf, Ästhetiker, Romancier? Ist er dies alles zusammen und vielleicht auch nichts von alledem? Ja, ist er überhaupt auch nur ein Schriftsteller? Er selber hat dies verneint. Wenn es etwas gibt, sagt er, wofür ich kein besonderes Talent habe, so ist es die Literatur. Hätte man mich gelehrt, die einfachste praktische Tätigkeit auszuüben, so wäre ich ein besserer und glücklicherer Mensch geworden. Diese Selbstbeurteilung eines Mannes, dessen Bücher in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitet sind, mag zunächst überraschen. Sobald man aber näher zusieht, wird man etwas Wahres an ihr finden. Wenn man nämlich unter einem Schriftsteller einen Menschen versteht, der die Gabe besitzt, seine Beobachtungen und Empfindungen flüssig und glänzend zur Darstellung zu bringen, der gelernt hat, alles, was in ihm ist, gewandt und mühelos herauszusagen, kurz einen Menschen, der besonders gut imstande ist, seine Eindrücke auszudrücken, so war Carlyle ganz gewiss kein Schriftsteller. Die literarische Arbeit war ihm nie etwas anderes als eine Qual. Niemand hat mehr unter den Hemmungen und Widerständen des Produzierens gelitten als er. Wenn er von einem Stoff erfüllt war, so fühlte er sich wie unter einer schweren Last wandeln. Er empfand nichts als einen unerträglichen Druck. Die Freudigkeit des Gestaltens fehlte ihm vollständig. Und auch das fertige Werk trägt bei ihm noch die Spuren des Kampfes mit der Materie. Der Grundcharakter seiner Schreibweise ist eine merkwürdige Verbindung von Lebhaftigkeit und Schwerfälligkeit. Es ist ein Stil, der fortwährend im Zweifel lässt, ob man ihn feurig oder holprig nennen soll, der unwiderstehlich mitreißt und dennoch immer mühselig mit sich selbst ringt, sich überstürzend, dann wieder hinkend und zurückbleibend, formlos und formell. Mit seinen hunderterlei Einschiebungen, Einschränkungen, Rückbeziehungen, plötzlichen Parenthesen, angehängten Nachsätzen und zerreißenden Interjektionen die Verzweiflung vieler Leser. Eben hierdurch erhält ja Carlyles Prosa ihren einmaligen Rhythmus. Wollte man Carlyles Wesensart mit einem einzigen Worte bezeichnen, so könnte man ihn vielleicht, indem man dabei aus Carlyles eigenem Vokabular schöpft, einen Denkerhelden nennen. Carlyle hat die verschiedenen Äußerungen des Heldentums in allen menschlichen Betätigungen aufgesucht und aufgefunden. Seine Auffassung war, dass im Grunde jeder wahrhaftige und tüchtige Mensch ein Held sein kann. Nur eine Form des Heldentums hat er übersehen, den Hero, a Thinker. Aus einem sehr einfachen Grunde, weil er sie nämlich selbst verkörperte. Indes ist gerade sie die wirksamste und umfassendste von allen. Der Denker ist gewissermaßen der Universalheld. Er begreift alle Carlyle'schen Heldenformen in sich. Er ist Prophet, Dichter, Priester, Schriftsteller, Organisator in einer Person. Sein Einfluss währt am längsten und reicht am tiefsten. Und er ist nicht nur die mächtigste Form des Heldentums, sondern auch die reinste, die menschlich größte. Gerade weil er nicht im konkreten Handeln sein Ziel sieht. Jede Handlung hat einen gewissen Grad von Beschränktheit, Blindheit, Ungerechtigkeit zur Voraussetzung. Ihr Inhalt ist nur eine bestimmte, gegebene, momentane Wahrheit. Aber der Denker will die ganze. Er versteht, durchschaut, durchdringt alles, erkennt alles in seiner individuellen Berechtigung. Damit ist aber keineswegs gegeben, dass der Denker in temperamentlosen Indifferentismus alles gelten lassen muss. Im Gegenteil, jeder echte Denker ist ein leidenschaftlicher Reformator. Der Ton, in dem er spricht, ist daher sehr oft unkonziliant und gewalttätig. Es genügt ihm nicht, seine Wahrheiten für sich gefunden zu haben. Er will sie zum Besitz der ganzen Welt machen, sie ihr beibringen, auch gegen ihren Willen. Er trägt Dinge in seinem Herzen, die gebieterisch nach außen drängen, die jedermann ins Ohr schreien, über jeden Türpfosten schreiben, an jeder Straßenecke plakatieren möchte. Durch diese Züge ist Carlyles Schaffen bestimmt. Er fühlt sich nicht als Verfasser von Büchern, die der Belehrung oder Unterhaltung dienen, sondern als Träger einer Mission. Die Form ist ihm gleichgültig. Er wiederholt seine Leitsätze immer wieder, refrainartig, denn er weiß, man muss eine Wahrheit 100-mal sagen, bis ein einziger an sie glaubt. Er ist unmäßig im Lob und im Tadel, wie ein grober, wohlwollender Schullehrer. Er geht immer zu weit, absichtlich, aber schließlich, alle echten und tiefen Gefühle sind übertrieben, hyperbolisch, hypertrophisch und gerade dadurch produktiv. Man könnte fast sagen, alle wirklich lebendigen Empfindungen haben Überlebensgröße. Carlyles Technik besteht einfach darin, dass sie sich von jeder starken Impression, die ihn erfüllt, willig fortreißen lässt bis zur letzten äußersten Konsequenzen oder Inkonsequenzen. Die Technik aller großen Künstler. Und zudem fehlt es ihm auch nicht an der ausgleichenden Selbstironie. Wenn man genauer Acht gibt, kann man ihn bisweilen hinterher über sich selber herzlich lachen hören. Seine Äußerungen, so subjektiv in der Form, haben das denkbar empfindlichste Gerechtigkeitsgefühl zur Grundlage. Dass er sich so oft widerspricht, ist nur die natürliche Folge seiner Wahrheitsliebe. Er widerspricht lieber sich als den Tatsachen. Diese sind seine alleinige Richtschnur, denn dieser extreme Idealist und Ideologe ist zugleich der praktischste, nüchternste, sachlichste Wirklichkeitsmensch. Seine Gabe zu sehen ist außerordentlich. Obgleich er immer von gewissen Abstraktionen ausgeht, schreibt er doch niemals im geringsten abstrakt. Ja, er hat sogar die Fähigkeit, Ideen so zu beleben, als seien sie wirkliche Wesen, persönliche Freunde oder Gegner. Er besaß selber im höchsten Maß jene Eigenschaft, die er Vision zu nennen pflegt. Er trifft stets mit unfehlbarer Sicherheit den Kern jeder Sache, einerlei welchem Gebiete sie angehören mag. In einem solchen Kopfe muss sich notgedrungen alles ganz von selber zum Weltbilde runden. Tatsachen haben eine unwiderstehliche Affinität zu Tatsachen und fügen sich völlig selbsttätig ineinander. Das Entscheidende ist jene geheimnisvolle Gabe der Vision. Man könnte sagen, diese allein sei schon eine vollständige Weltanschauung, ja, vielleicht die einzige, die diesen Namen wirklich verdient. Der Geisterseher. Um Carlyles singuläre Stellung innerhalb der englischen Literatur zu verstehen, muss man im Auge behalten, dass er Schotte war. Und zwar ein Schotte des Tieflands, wo der keltische Einschlag viel geringer ist als bei den Hochschotten und das niederdeutsche Element sogar stärker als bei den Engländern. Obschon er nicht in einem heimatlichen Sonderdialekt schrieb, wie es sein Landsmann Burns getan hat, sondern sich des gewöhnlichen Schriftenglisch bediente, fällt es doch schwer, ihn einen englischen Autor zu nennen. Und noch unenglischer ist seine ganze Art zu sehen. Es ist der widerspruchsvolle, schwer zu entziffernde schottische Nationalcharakter, der aus seinem Denken spricht. Jene merkwürdige Verbindung von Verträumtheit und Lebensklugheit, launischer Reizbarkeit und robuster Widerstandskraft, Melancholie und Humor, Eigensinn und Anpassungsfähigkeit, Unzulänglichkeit und Geselligkeit. All dies findet sich in Carlyle und oft in jener unheimlichen Vergrößerung, in der geniale Menschen die Eigenschaften ihres Volkes zu verkörpern pflegen. Und zum Schluss vergessen wir nicht, Carlyle entstammt einem Volke, dem die Gabe des Second Sight, des zweiten Gesichts, zugeschrieben wird. Mag diese Fähigkeit erwiesen sein oder nicht? In einem anderen und höheren Sinn besaß er sie gewiss. Denn wenn man Carlyles Wesen und Bedeutung am kürzesten zusammenfassen wollte, so dürfte man vielleicht sagen, er war ein Geisterseher. Nur ein Lord. Carlyles erste Lebenshälfte war der deutschen Literatur gewidmet. Er las Goethe, Schiller, Novalis, Jean-Paul. Er kannte hier sogleich eine ganz neue Gedanken- und Gestaltenwelt, die von der englischen himmelweit entfernt und ihr himmelweit überlegen war, und beschloss, diese neuen Werte seinen Landsleuten zu erschließen. Hierin aber fand er den größten Widerstand. Man hielt in England die neudeutsche Literatur für einen Versuch, überwundenen Standpunkten wieder Geltung zu verschaffen. Goethe erschien den meisten als ein Mensch, der sich in abstruse Mystik verloren hatte. Von seinen Werken waren die wenigsten bekannt und man fühlte kein Bedürfnis, diese Bekanntschaft zu erweitern. in der deutschen Literaturgeschichte William Taylors, der einzigen, die es gab, gipfelte die Entwicklung in Kotzebühel. Das Interesse an historischen und ästhetischen Untersuchungen war durchaus nicht gering. Schon die große Zahl ernster und gediegener Revuen beweist dies. Aber diese pflegten eine ganz andere Kunstform als Carlyle, nämlich die durch wissenschaftliche Gründlichkeit und geschmackvolle Darstellung veredelte Plauderei. Ihr bedeutendster und populärster Vertreter ist Lord Macaulay. Seine fortwirkende Beliebtheit erklärt sich zunächst daraus, dass in ihm zwei Eigenschaften zusammenkamen, deren Vereinigung bei einem antiken Autor selbstverständlich, bei einem modernen aber äußerst selten ist. Er besaß bedeutende Kenntnisse und zugleich die Kunst, sie mitzuteilen. Seine Belehrung ist ebenso nahrhaft wie schmackhaft. Seine Werke sind Unterhaltungsliteratur im edelsten Sinn des Wortes. Alles, auch das Zäheste und Trockenste, wird unter seinen Händen genießbar und bekömmlich und er vergibt sich dabei nie das Geringste. Die Feinheit seiner Bildung und die Treffsicherheit seiner Menschenkenntnis, so erstaunlich sie ist, tritt niemals aufdringlich hervor. Seine Untersuchungsweise ist allseitig, eindringend, ruhig und vornehm. Und dabei besitzt sein Geist einen außergewöhnlich großen Aktionsradius. Seine Forschungen umfassen Philosophie, Religionswissenschaft, Sittenkunde, Kriegswesen, Politik, Wirtschaftsgeschichte, Philologie, Ästhetik, Biografie, Literaturkritik. Ein halbes Jahrtausend der gesamteuropäischen Kultur. Es ist schwer zu entscheiden, welche von den Schriften Macaulays die beste ist. Jede einzelne von ihnen zeigt seine seltenen Eigenschaften vereinigt. Sein ungeheures, stets parates Gedächtnis, seine glänzende Kombinationsgabe, seine Kunst, endlose Tatsachenreihen großzügig zu gruppieren und verwickelte Zusammenhänge durchsichtig zu machen, seine Fähigkeit, aus tausend kleinen Einzelzügen Mosaikbilder voller Buntheit und Leuchtkraft zu formen. Es gibt wenige so kluge Denker wie Macaulay und fast gar keine, die so ausgezeichnete Manieren hätten. Er bleibt stets der Lord. Er ist gleichsam immer in Dress, soniert, verbindlich, voll Takt und Form. Vermutlich der eleganteste Schriftsteller, der je in englischer Sprache geschrieben hat. Vor allem durch seine noble Einfachheit. Alles sitzt bei ihm, hat Haltung und Tonur. Jedes Wort ist an seinem richtigen Platz. Nie sagt er zu viel, nie zu wenig. Und das Ganze schwimmt in einem wohltuenden Dunstkreis schöner Sachlichkeit, die allerdings weniger aus einem weiten und vollen Herzen entspringt, als aus einem feinen und wohlgeordneten Verstand und daher auch nur eine scheinbare und angenommene ist. Denn wie gerade in den besten Salons oft die giftigsten Sottisen zu hören sind, so verbirgt sich hinter der schriftstellerischen Wohlerzogenheit Macaulays oft genug die Malice und Einseitigkeit eines fanatischen Wicks. In der Tat hat, wie schon früher einmal angedeutet wurde, Macaulays Art, die Zusammenhänge zu sehen, bei aller Weite und Einsicht etwas Juristisches. Er verschmäht es zwar meistens, nicht immer, den Menschen und Ereignissen als Advokat oder Staatsanwalt gegenüberzutreten. Vielmehr ist er bemüht, die objektive Rolle des Gerichtspräsidenten zu spielen. Aber bekanntlich kann ja auch der Vorsitzende, da immer eine bestimmte Gesellschaftsanschauung vertritt, niemals gänzlich objektiv sein. Er ist und bleibt Sprachrohr und Verfechter bestimmter höchst einseitiger Gesetze. Und überhaupt kann Macaulays Auffassung, dass die Weltgeschichte ein Prozess sei, der vor dem erleuchteten Urteil der Jetztzeit ausgetragen werde, weder die Bedürfnisse einer künstlerischen Weltanschauung noch die Forderung einer höheren Moral befriedigen. Vielmehr spricht aus ihr jene selbstzufriedene, engstirnige, rechthaberische Moralität zweiten Ranges, die das Merkmal und Stigma aller bürgerlichen Zeitalter bildet. Hier steht er, der aufgeklärte, rechtliche, zivilisationsstolze Liberale. Im erhebenden Besitz von Kunstdünger, Dampfmaschinen, Pressfreiheit und Wahlrecht und Feldverdikte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor sein Protokoll ladend. Macaulay liebt es bisweilen, Dichter und Dichtungen wie in der Schule zu lozieren, indem er zum Beispiel von der englischen Literatur des 18. Jahrhunderts sagt, sie enthalte no poetry of the very highest class and little which could be placed very high in the second class. Oder von den lateinischen Gedichten, die die Neuzeit hervorgebracht hat, none of those poems can be ranked in the first class of art or even very high in the second. Wollte man versuchen, zu einem resümierenden Urteil über Macaulay zu gelangen, so würde man vielleicht sagen müssen, indem man sich derselben Ausdrucksweise bedient, aber mit einer für ihn günstigen Variation. Er gehört nicht in die erste Klasse der Menschen, die die Feder zu ihrem Ausdrucksmittel gezählt haben, aber in der zweiten Klasse sitzt er sehr hoch oben. Man wird sich diese Tatsache sofort bewusst, wenn man ihn mit Carlyle vergleicht, dem rauen Bauernsohn aus Annandale, dem die Form nichts, das Gefühl alles ist, dessen Sätze dahinschießen wie das Wasser eines Gebirgsbachs über Steine und Gestrüpp, dessen Gedanken sich gewaltsam nach außen entladen wie die glühenden Eruptionen eines Vulkans, der niemals bereit war, einer anderen Partei zu dienen als der Sache, die er darzustellen hatte und unter Kritik niemals Tadel verstand, sondern begeistertes Nacherleben. Bevor wir einem Manne vorwerfen, was er nicht ist, sollten wir uns lieber klar machen, was er ist. In diesen Worten lag Carlyles kritisches Programm. Selbst seine Abhandlung über Voltaire, den er als seinen Antipoden empfand, wurde ihm unwillkürlich zu einem künstlerischen Gemälde des großen literarischen Revolutionärs. Lieber Gerald Krieghofer, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Bitte. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ich kenne ihn seit 20, 30 Jahren, habe vielleicht die Kulturgeschichte der Neuzeit nie zur Gänze gelesen, aber doch immer wieder große Partien und schätze ihn auch, weil er Dinge und Ideologien sehr klar vertritt, die mir unsympathisch sind. Aber nicht so unsympathisch, dass man sie gar nicht lesen will. Er hat eine sehr gewinnende Art, darüber zu reden. Und ich kenne, also als erstes habe ich vielleicht seine Arbeit mit Bolger über Goethe gehört und ich aus der Fackel kannte ich sein, hat mir sehr gut gefallen, zum Beispiel, was er zusammen mit Altenberg geschrieben hat, das Schwarze Buch. Und, also seinen Witz schätze ich, seine Ideologie nicht so. Einen Teil dieser Ideologie oder sagen wir einen ganz wichtigen, zentralen Punkt dieser Ideologie haben wir soeben kennengelernt, Thomas Carlyle. Sie haben sich mit Carlyle sehr intensiv auseinandergesetzt. Ja, es ist schon eine Zeit lang her. Ich glaube auch, dass wir jetzt zwei Kapitel gelesen haben, die das geheime Herz des Buches sind. Weil von den zwei Leuten, Macaulay und Carlyle, versteht er wirklich etwas. Und beiden verdankt er meiner Meinung nach auch einiges. Also von beide hat er herausgegeben, auch übersetzt, also die Übersetzung bearbeitet. Von Macaulay hat er meiner Meinung nach gesehen, dass man elegant schreibend große Themen bewältigen kann. Ich glaube, das hat er von Macaulay gelernt. Von Carlyle hat er sein halbes Weltbild übernommen. Also was Carlyle über Helden schreibt, darüber schreibt er letztlich in der Kulturgeschichte. Das sind Menschen, die den Gang der Geschichte verändert haben. Und von Carlyle gibt es eine extrem lächerliche Seite, die er auch erwähnt, und eine Seite, von der man immer noch was haben kann. Also zum Beispiel, wenn man sein Buch liest, Arbeiten oder nicht verzweifeln oder sein Heldenbuch, da sind Sätze drinnen, die einen immer noch nahe gehen. Ja? Was anderes ist seine politische Theorie, seine Ideologie, die hat etwas lächerlich Absurdes. Ja? Zum Beispiel, Carlyle ist so wie Friedel, blind für gesellschaftliche Institutionen oder auch für Völkerrecht oder alles, was Leute entwickelt haben, um Machtverhältnisse zu reglementieren, dafür sind beide völlig blind. Ja. Für Carlyle, skeptisch gegen Parlamentarismus, verachtet Demokratie, sagt, ideale Regierungsform ist, dass man dem Besten eines Volkes alle Macht gibt. Und in seiner Weisheit wird er dann schon alles so regeln. Das ist so, im 21. Jahrhundert wissen wir das, eine völlig naive und auch gefährliche Vorstellung. Und das ist wohl auch der Grund, warum Bertrand Russell in seiner Geschichte der westlichen Philosophie, warum er Carlyle einreiht in die Traditionsreihe, die zur nationalsozialistischen Ideologie geführt hat. Also Bertrand Russell erwähnt Byron, Carlyle, Fichte, Nietzsche als jene Leute, deren Gedanken zur nationalsozialistischen Ideologie geführt hätten. Und was daran richtig ist bei Carlyle, ist eben, dass er diese Verachtung der Demokratie, der normalen Leute ein bisschen predigt und an die Weisheit und besondere Intelligenz von Führungskräften glaubt. Und praktisch die Menschen überredet, wenn man jemanden bewundert, dann muss man sich auch seinem Willen unterwerfen. Und der Held-Begriff von Carlyle hat am Anfang ja was sehr Schönes. Also tatsächlich gibt es ja, vor 2000 Jahren haben unsere Vorfahren Männer und Frauen bewundert, die militärisch irgendwas Außergewöhnliches geleistet haben. Ja. Die waren meistens in Verbindung mit einem Gott. Also bei Carlyle fängt überhaupt Wotan ist der erste Held. Dann kommen die militärischen Helden, die Achilles, die von irgendeiner Gottheit abstanden und eben tapferer, kräftiger sind als alle anderen. Dann die nächste Stufe des Heldens bei Carlyle ist der Prophet. Über Jesus redet er nicht, aber er sagt alles Schmeichelhafte, was man über Mohammed überhaupt sagen kann. Und dann kommt schon bald der Schriftsteller. Und wo es dann bei Carlyle bedenklich wird, also der Held als Wahrheitssager, dass er im Fürsten den modernen Helden sieht. Ja. Und deswegen hat Carlyle auf die deutsche Kulturentwicklung einen schlimmen Einfluss, weil er tatsächlich den Deutschen ein völlig idealisiertes Bild von Friedrich dem Großen geliefert hat. Und da alles zusammen gelogen, hätte ich beinahe gesagt, da alles idealisiert hat, was man nur bei dem Friedrich, der ja auch für ein paar hunderttausend Tote verantwortlich ist, was man nur idealisieren kann. In dem folgt dem Friedel auch zu 100%. Also Friedrich II. Ja. ist einer seiner absoluten Helden. Genau. Man kann sagen, Friedel ist von Carlyle verdorben, weil er tatsächlich fast alles übernimmt, was Carlyle empfiehlt. Also auch das Kapitel Französische Revolution ist fast 1:1, findet man bei Carlyle. Obwohl man bei Carlyle sagen muss, dass was Carlyle als wirklichen Konservativen auszeichnet, ist, dass er tatsächlich die Armut und Verbrechen und die Ausbeutung des frühkapitalistischen Englands gesehen hat. Also Carlyle wird zitiert in Friedrich Engels Lage der arbeitenden Klasse in England. Carlyle hat gesehen, dass die Ausrufung der Menschenrechte in den ersten paar Generationen nach dieser Ausrufung den Ärmsten der Armen gar nichts gebracht hat. Also die Schande des 19. Jahrhunderts ist ja 12 Stunden Arbeitstag, Kinderarbeit, völlige Pauperisierung der Bauernkinder, die da als Bauern nicht mehr arbeiten mussten, sondern die Slums der Städte bevölkerte. Und das hatte Carlyle durchaus gesehen. Und das ist ein kleiner Aspekt der Wahrheit seiner Romantisierung des Mittelalters ist. Also klar, tatsächlich, glaube ich, ist es richtig, auch wenn er das völlig übertreibt vom Mittelalter mit dem Ehrbegriff und so weiter. Aber tatsächlich ging es den Ärmeren im Mittelalter, soweit sie überleben konnten und keine Hungersnöte waren, wahrscheinlich besser als den ersten Fabriksarbeitern in Manchester in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also die Wohltaten des Wohlfahrtsstaates, von dem Bourdieu sagt, dass sie so eine wichtige Erfindung waren wie eine Symphonie von Beethoven. Das heißt, dass man Versicherungen für Arbeiter macht, Arbeitsstundentagbegrenzung. Diese Wohltaten gab es zu Lebzeiten von Carlyle noch gar nicht. Ja, also, als er dann gestorben ist, gab es dann die ersten in Deutschland Bismarck-Sozialversicherungsverträge. Also das wäre die Wahrheit oder der Wahrheitsteil von Carlyles Konservatismus. Wo er dann nur mehr abgeschmackt ist, ist dann zum Beispiel in seiner Schrift gegen die Befreiung der Sklaverei, was ja tatsächlich eine große Leistung der Engländer war. Die Österreicher haben das schon früher gemacht, aber wenn man sich diese Bewegung angeschaut hat, die in England zur Aufhebung der Sklaverei geführt hat, in allen das war eine tolle Bewegung. Und gegen die hat er sich dann auch gerichtet, weil er eben sagt, die Schwarzen, er nennt sie da in den Wörtern, die man früher dafür, sind faul und dumm und profitieren viel mehr, wenn sie von einer weißen, gerechten Führung. Also da kann man Carlyle überhaupt nicht mehr folgen. Ja. Friedel hängt eben eigentlich auch dem Ideal des aufgeklärten Absolutismus nach, ja. Ist da allerdings auch anhand des Beispiels der von ihm ja nicht sehr hochgeschätzten Habsburger-Dynastie, ja. Insofern sehr skeptisch, weil er sich im Klaren ist, dass das kaum zu garantieren ist, dass der Beste in diese Position kommt. Ja. Und insofern wird es bei ihm ein bisschen zu Utopie. Ja, ja. Friedel hat ein tragisches Schicksal. Ja? Also jeder Mensch kennt sein Ende, auch wenn er sonst nichts von ihm kennt. Und eigentlich hätte er für Menschenrechte, für Institutionen, die so eine Barbarei unmöglich machen, ja, hätte er dagegen kämpfen sollen. Also wir sind auch in einer Passage, wo man die Schwächen von Friedel erkennen kann. Ja, was er da über, wie er da Carlyle rezipiert als ganz stolz, als germanischen im Gegensatz zum romanischen Held. Ja? Das ist dieser Schwachsinn, der von Langbehn und all diesen Nazi-Vorideologen verbreitet wurde. Und auf den ist Friedel völlig hereingefallen. Ja? Also er hat, Carlyle hatte dann auch in dem Krieg zwischen Frankreich und Deutschland 1871, hat er den Deutschen auch einen Brief geschrieben, wo er eben auf die kulturelle Überlegenheit der deutschen Völker gegenüber diesen romanischen Schwächlingen hinweist. Und das hat Friedel völlig unkritisch rezipiert und hat tatsächlich auch an anderen Stellen immer ein Loblied auf unsere germanische Überlegenheit gesungen. Was natürlich ihm spätestens 1935 klar war, dass er da im falschen Chor mitsingt, ja. Beziehungsweise der Chor ganz empfindlich auch sein Repertoire geändert hat. Ja, Repertoire war, also das Nazi-Repertoire hat sich nicht so geändert. Was nicht nur geändert haben, ist, dass sie ernst gemacht haben und nicht jeden im Chor mitsingen lassen wollten. Da gab es auch vorher schon ein paar sehr blutige Ausschlussverfahren. Ja, ja, ja, das stimmt. Ja, aber für Friedel ist es, glaube ich, tatsächlich erst 1935 klar worden, mit wem er da mitgesungen hat. Also er hat die Gefahr hat er nie gesehen. Also er hat auch selber, so wie er in der Kulturgeschichte der Neuzeit über Spinoza und Mendelssohn redet, mit einem völligen Unverständnis der jüdischen Seiten von diesen Philosophen, sondern dass er die wie ein Nazi-Ideologe einfach als stumpfsinnigen, gierigen Materialismus beschreibt. Das zeigt, dass er erstens überhaupt kein Verständnis für jüdische Philosophie, jüdische Gedanken hat. Zweitens diese jüdischen Gedanken verachtet wie ein Nazi-Ideologe. Und drittens, dass er zu Unrecht in der Geschichte der jüdischen Intellektuellen gezählt wird, weil er eigentlich ist, er ist ein Protestant, hat keine Ahnung von Judentum und hat ja öfters noch antisemitische Sachen auch in anderen Büchern verzackt. Ja, die natürlich in der Zeit eine andere Wertigkeit hatten. Ja, das stimmt natürlich, obwohl sie hatten eine andere Wertigkeit, aber man musste es nicht haben. Ja, es gab auch in dieser Zeit intellektuelle Schriftsteller, Menschen, die aufmerksam waren und das Gefahrenpotenzial, von dem wir schon gesehen haben. Also er war da mehr in der Traditionslinie Otto Weininger. Mit ihr ein bisschen war er auch. Ja. Weil Otto Weininger Lieblingsthema war ja auch, weil wir jetzt bei Carlyle sind, das Genie. Ja. Otto Weiningers Geniebegriffe sind sehr viel ähnlich wie Carlyles, nur weigert sich Weininger, in den Tatmenschen auch ein Genie zu sehen. Ja. Also wann immer Friedel von Genie, von Held redet, kann man sich sicher sein, dass es Motive sind aus Carlyle, oft sogar in der Wortwahl von Weininger. Aber Friedel bewundert auch im Unterschied zu Weininger die mächtigen Politiker. Also er liegt vor Napoleon auf die Knie, weil er intelligent ist und sieht ihm nach und lacht uns aus, wenn wir sagen, ja, aber 2, 3 oder weiß ich wie viele Millionen Tote, da sind wir eben nicht souverän genug darüber, oder? Ja. Naja, er hat eine Ambivalenz. Also er schreibt von einem schaurigen Schauspiel. Ja, aber schauriges Schauspiel, da bin ich Ästhet. Ja, da tun mir die nicht leid, sondern ich bewundere den genialen Napoleon. Und ich akzeptiere das Opfer als geschichtliche Notwendigkeit. Genau, ja, ich akzeptiere das Opfer und verachte jene, die das Opfer nicht akzeptieren. Der heute weitgehend vergessene oder sagen wir mal aus der Öffentlichkeit verschwundene Thomas Carlyle hat ja nicht nur Friedel verdorben, wie Sie sich vorher ausgedrückt haben, sondern eine ganze Reihe anderer Autoren, Künstler, Dichter, Wissenschaftler auch. Ich glaube, dass man einige Bücher von Carlyle immer noch empfehlen kann, immer auch noch mit Genuss liest und dass es große Partien seines Werkes gibt, über die nachzudenken immer noch produktiv sein kann. Und zum Beispiel, um jetzt in der deutschsprachigen Literatur zu bleiben, in der Fackel sind auch zustimmend zwei Stellen aus der Französischen Revolution Carlyles abgedruckt. Also Carlyle hat über John Ruskin einen immensen Einfluss auf die gesamte englische Literatur und eine unglaublich große, auch also vor allem vermittelt durch seine Liebe zur deutschen Literatur. Seine Schiller-Biografie ist zu der Goethe ein Vorwort geschrieben hat, ist in Deutschland natürlich viel rezipiert worden. Und vor allem durch seine Friedrich den Großen Lobhudeleien hat er einen unglaublichen Einfluss gehabt, auch auf Deutschland. Aber eben nicht nur auf die barbarische Tradition Deutschlands, sondern auch auf die aufgeklärte. Einer, der auch von Friedel hochgeschätzt wurde und heute zunehmend in Vergessenheit gerät und sich ebenfalls sehr mit Carlyle auseinandergesetzt hat, ist Hermann Bahr. Ja, das stimmt. Also das hat mich auch an Friedel interessiert, weil Friedel meines Wissens der einzige Mensch ist, den man noch kennt und der Hermann Bahr bewundert hat. Ja. Und es gibt mehrere Gemeinsamkeiten zwischen Friedel und Hermann Bahr. Eine Gemeinsamkeit ist, dass sie die blödesten Sachen von Carlyle im Ersten Weltkrieg vorgelesen haben, nämlich diese abschätzigen Aussagen in dem Brief gegen Franzosen, sodass angeblich kein Mensch hatte jemals so einen furchtbaren Nachbar wie die Deutschen über Jahrhunderte von den Franzosen. Immer wieder hätte er sie gedemütigt. Und es ist tatsächlich erstaunlich, dass Friedel, der doch so ein sicheres Geschmacksurteil gehabt hat, dass er sich bei Hermann Bahr so getäuscht hat. Ja? Weil klar war Hermann Bahr eine Zeit lang zu jedem Thema, der erste in Österreich, der darüber gesprochen hat. Und der war, aber jeder, ich glaube auch von seinen Freunden, die wussten, dass da ein Phrasendrescher ist. Wo immer er dafür war, wusste man, 3 Jahre später ist es wieder was anderes. Ja, auch er hat alles ein halbes Jahr früher an literarischen Richtungen empfohlen als andere. Und deswegen war eine Zeit lang auch einflussreich. Ja. Und Hermann Bahr war ja von Karl Kraus von dem Anfang an, also noch vor der Fackel, als 22-Jähriger, hat Karl Kraus sich schon Hermann Bahr als lieblingssatirisches Objekt ausgesucht und hat ernst und unernst alles Mögliche gegen ihn vorgetragen hat und immer unangreifbar. Zum Beispiel wurde Hermann Bahr manchmal gelobt für seine sehr schönen Augen. Und er hatte wohl wirklich schöne Augen. Und Karl Kraus geht auf dieses Motiv einmal ein und sagt, ja, ungefähr das Zitat, ja, die Augen mögen schön sein, aber man trägt keine Rubine auf einer Kartoffel. Ich glaube, wenn man den Anspruch von Friedel hat, den er da geäußert hat, dass es leicht ist, was Negatives über jemanden zu sagen, aber schwer ist, ihn zu loben, das stimmt. Also das stimmt zum Teil, weil tatsächlich in den Arbeiten von Illig und später dann auch Innerhofer sieht man, so einfach ist es auch wieder nicht, Stimmiges über ein so gewaltiges Werk zu sagen. Ja. Und auch die Konzentration zu sammeln, wo Friedel daneben gelegen hat, das ist schon auch eine geistige Leistung. Und also was Schriftsteller voneinander unterscheidet, ist ja doch oft nicht die Meinung, sondern der Stil. Und eigenartig bei Friedel ist, dass man mit Vergnügen liest, aber es gibt eigentlich keinen Satz, keine Prägung, die wirklich überdauert hat. Es gibt auch von anderen Schriftstellern so kurze Sätze, die dann jeder mit ihm verbindet. Und meines Meinung nach, so einen Satz gibt es bei Friedel nicht. Also das hat er nicht hinterlassen. Also was Friedel nicht kann, sind aphoristische Prägungen. Was er sehr schön kann, sind Zusammenfassungen von irgendwelchen auch komplizierten Gedanken. Und die macht er manchmal eben auch sehr redlich. Und manchmal, also wenn man beschreiben wollte, was das Negativ-Fortunistische bei ihm wäre, da haben wir da jetzt auch ein Beispiel gesehen. Und zwar bei Carlyle, wenn er beschreibt, wie er ist, da schreibt er, er ist der typische Schotte, ja, und mit dem zweiten Gesicht und alles. Und das ist, so wie sein Faible für Astrologie, meiner Meinung nach Schwachsinn. Also das ist nur Plauderei, wenn man das genau nachschaut. Also man müsste, wenn jeder starke Schotte die Verkörperung des Schotten wäre, dann müsste Adam Smith, David Hume und alle anderen großen Schotten müssten ja ähnlich sein. Sind sie aber nicht, sind ziemlich unterschiedlich. Und wenn man manche seiner Sätze abklopft nach der Aussage, manche Sätze halten das nicht aus. Also diese Passage über Schotten, die kann man nicht ins überprüfbar Vernünftige übersetzen. Ja, die sind so ein bisschen auch eine Massage unserer Denkfaulheit, würde ich das jetzt polemisch formulieren. Oder eine zweite, nicht sehr toller Gedanke ist, wenn er über Carlyle sagt, sein Maßstab war immer und überall die Wahrheit. Was heißt das? Also ja, jeder, wenn er kein verlogener Kerl ist, möchte wahre Aussagen über die Wirklichkeit oder über sein Thema sagen. Also das ist ja mehr ein Prinzip, bevor man arbeiten anfängt. Und wenn man einfach so hinschreibt, sein Maßstab war immer und überall die Wahrheit, und dann geht er weiter, und wem diese zu haben schien, dessen Partei ergriff er, das ist nicht sehr aussagekräftig. Naja, das ergibt sich bei mir schon sinnvoll im Zusammenhang. Es ist praktisch Ausdruck einer Dialektik, dass die Wahrheit nicht etwas objektiv Feststehendes ist, sondern jeweils nach dem Standpunkt kann ich heute zu einer ganz anderen Wahrheit kommen als morgen, wenn ich mich aus einer anderen Denkrichtung nähere. Und genau das meint er, glaube ich, damit, wenn er sagt, also auch wenn er sich dann selbst widersprochen hat, hat er das hingeschrieben, was aus dem Blickwinkel für wahr galt. Das Gleiche macht Friedel auch. Er nimmt für sich den Anspruch, ja, sich widersprechen zu müssen. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch einen Dünkel bei Friedel, der unter Philosophen sehr verbreitet ist und den er zwar manchmal ironisch widerspricht, aber er kommt so oft bei ihm, dass es doch was Wahres ist. Weil er redet ja davon, dass er in seiner Darstellung die platonische Idee eines Zeitalters, das ist ein Zitat am Anfang, beschreiben will. Nun, wenn man die platonische Idee von etwas beschreiben will, wenn es nicht gerade ein Dreieck ist, dann heißt es, ich bin jemand, der hat einen speziellen Zugang zur Wahrheit. Ich bin anders als ein Normaler und ich, Philosoph, sage euch, was ist die Wahrheit hinter einem Zeitalter? Und dieser Dünkel der Philosophen, den hat ja in einem anderen Sinn auch Heidegger und andere, der ist erledigt. Ja? Also die Berufsgruppe der Philosophen hat sich 1938 so blamiert wie alle anderen Berufsgruppen. Vielleicht sogar mehr, meiner Meinung nach. Also die Ärzte sind blamiert, die Juristen, die Fleischhauer, weiß ich nicht. Aber es ist der Dünkel des Philosophen zu meinen, er hätte einen privilegierten Zugang zur Wahrheit, den kann man nicht aufrechterhalten. Der gebiert so autoritätsgläubiges Lesen. Ja. Aber wie gesagt, das sehe ich schon auch als einen der Punkte, wo Friedel modern ist, dass er eben die Existenz einer objektiven Wahrheit generell also abstreitet. Das gibt es für ihn nicht. Ja, einerseits. Andererseits, bei ihm gibt es tatsächlich beides. Es gibt alle klugen relativistischen Einwände gegen etwas Haltbares, aber zusätzlich immer wieder auftauchend in seinem Werk, Carlyle nachempfunden, gibt es, man darf nicht vergessen, dass Friedel auch ein Jesusbuch geschrieben hat, dass er der theologischen Tradition, wenn auch in komplizierter Weise, sich doch verbunden fühlte. Und dass er tatsächlich glaubt, Gott garantiere die Wahrheit der Tatsachen. Das glaubt er. Also auch wenn sie uns vielleicht nicht immer ersichtlich ist, aber er glaubt doch nicht daran, dass wir Modelle konstruieren, die dann vergleichen mit Sinnesdaten, sondern er glaubt, dass er schreibt es ja auch, wenn man fromm ist und arbeitet, dann kann man die Wahrheit, dann tut sie einem auf. Also er hat neben allen Modernen hat er auch ein ganz traditionelles, der unterhaltsamste christliche Schriftsteller, den wir haben. Und er ist durch, meiner Meinung nach, ganz stark christlich. Ja. In auch einer gewissen Gegenreaktion gegen seine jüdische Herkunft. Insofern glaube ich, dass Friedel in vielerlei Hinsicht eigentlich die großen Widersprüche seiner Zeit widerspiegelt. Ja, da stimme ich zu, dass wenn man die Zeit verstehen will, dann ist Friedel ein großartiges Medium, weil er die besten Sachen seiner Zeit hat, aber auch nicht frei ist von dem Dünkel, von obskuren Traditionen seiner Zeit. Ja. Gerade mit dem Judas-Stück, der Judas-Tragödie, gibt es ja auch die Geschichte, dass er sich da in einer sehr eigenartigen Koalition wiedergefunden hat, hat ein Feuilleton darüber geschrieben, dass Goebbels auch eine Schrift über die Judas-Problematik veröffentlicht hat und in vielerlei Hinsicht eigentlich sehr ähnliche Standpunkte vertreten hat. Und macht sich Friedel dann darüber lustig. Ja, die Germanisten haben sehr viel Unheil angerichtet. Goebbels war ja auch beinahe ein Gundolf-Schüler. Also das habe ich nie genau nachgeforscht, diese Goebbels-Friedel-Verbindung, aber das ist ein spannender Hinweis. Ne? Eine für mich immer wieder verblüffende Achse eigentlich, weil die beiden sonst sehr wenig miteinander zu tun haben, ist zwischen Brecht und Friedel. Friedel hat Brecht meines Wissens konsequent ignoriert. Mit Kommunismus hat er überhaupt nichts am Hut, also das war für ihn etwas ganz Furchtbares. Aber gemeinsam haben sie, dass sie das Eigentum an der Idee nicht anerkennen. Ja, also Friedel ist ja in der Max-Reinhardt-Fraktion, die ja mit Brecht nicht so viel anfangen konnte. Tatsächlich gibt es in Bezug auf Plagiat eine Gemeinsamkeit von Hermann Bahr, Egon Friedel und, wenn man will, auch von Brecht, der sich ja auch. Also tatsächlich, das ist eine sehr komplizierte Geschichte, weil wir sind verflucht zum Plagiat, sagt er, ganz richtig. Ja. Und das ist auch sehr modern, weil bei Foucault gibt es ja auch den Tod des Autors. Wir können uns das nicht einbilden, dass wir da was von uns aussagen, sondern die Schrift schreibt sich fort. Aber bei Foucault gibt es ja auch die Ausnahme des Diskursbegründers. Und Friedel redet ja auch über die, Foucault gesagt, Diskursbegründer, also über die Leute, die da vorkommen, die ein neues Gebiet eröffnen. So einer wäre so Sigmund Freud oder ja viele dieser Philosophen, die da erwähnt werden. Und für die Diskursbegründer, das wären also in jedem Zeitalter zwei, drei Leute, das sind die einzigen, die da nicht plagiieren. Wir andere sind verflucht. Manche machen es so schlecht wie Gutenberg, sodass jeder sieht, dass sie ein Plagiat machen. Andere haben ein glückliches Naturell, glauben, eigenes zu machen. Der Literaturkritiker kommt dann her und kann dann zeigen, aus welchen Elementen und Teilen er sein eigenes zusammengesetzt hat. Und sogar bei den Diskursbegründern, also was ich Nietzsche, also die Nietzsche-Philologie hat fast die Entstehung jedes Gedankens, den Ursprung nachgewiesen. Was den Unterschied ausmacht, scheint dann doch der Stil zu sein, also die Kraft der Sätze, in der man Erkenntnisse zusammenfasst. Ein weiterer Begriff, der bei Friedel eine sehr große Rolle spielt, positiv besetzt, ist der Dilettantismus, wobei er da in Abwandlung eines anderen Zitates aus derselben Zeit eigentlich schon sehr der Auffassung angehangen ist, wer ein Dilettant ist, bestimme ich. Ja, das stimmt wahrscheinlich wirklich. Also er hat von Goethe den positiven Dilettantismus-Begriff übernommen und ärgert sich aber furchtbar im nächsten Kapitel über David Friedrich Strauss, über dessen Dilettantismus, indem er dieses Jesus-Problem abhandelt. Das heißt, ganz geheim kommt ja auch diese nietzscheanische Würdigung, wenn ich mich recht erinnere, des redlichen Wissenschaftlers, kommt ja auch bei Friedel vor. Das heißt, er weiß schon, was wir einem redlichen Experten verdanken. Ja? Und es gibt, ja, ich glaube auch, es gibt Dilettanten, um denen muss man einen großen Bogen machen, weil es ja reine Zeitverschwendung ist. Aber wenn man über mehr als über sein eigenes Gebiet reden will, ist man notwendig Dilettant. Und man sieht ja diese Geschichte bei Historikern. Viele Historiker trauen sich nur mal über Spezialprobleme zu schreiben und fühlen sich schon, wenn sie über 10 Jahre oder über 30 Jahre schreiben, fühlen sie das schon, dass sie an der Grenze der Unredlichkeit und beim Dilettantismus sind. Also der Fluch des Expertentums. Ja, wobei es ja jetzt eine ganz neue Entwicklung gibt. In der Nanotechnologie und in vielen anderen Spezialgebieten ist man plötzlich angewiesen auf andere Wissenschaften. Zum Beispiel Linguisten in der Mustererkennung sind plötzlich interessant für Nanotechnologen. Oder in der Gehirnforschung ist man auch plötzlich, also in der Kognitionswissenschaften, da arbeiten auch alle zusammen. Und es gibt jetzt die These, dass wir uns einer neuen Renaissance nähern, weil je spezialisierter wir sind, desto mehr sind wir auch auf ganz fremde Wissenschaften angewiesen. Und man kann gar nicht, wenn man in seinem Fach weiterkommen will, sei das jetzt Nanotechnologie oder Kognitionswissenschaften, ist man angewiesen auf Computerleute, die Wechselwirkung von Dilettantismus und Expertentum ist nicht vorbei, es wird noch viel geben wahrscheinlich. Ne? Wobei das dann meistens schon zwar interdisziplinäre Teams sind, aber aus Experten und Expertinnen zusammengesetzt. Friedel war ja auch ein Experte, er hat bei Jodel dissertiert, ja? Also er hat die er darf sich nicht hochstapeln, so als reiner Laie. Also er konnte etwas. Ja. Und ich glaube auch, dass es produktiv ist, wenn Dilettanten auf irgendeinem Gebiet das Handwerk können. Egal was, aber es ist sicher eine andere Art von Dilettantismus, wenn ein Quantenphysiker über philosophische Probleme redet, als wenn einer gar keine Theorie jemals gemeistert hat. Ja. Oder umgekehrt ein Philosoph über Quantenphysik. Genau, ja, es führt notwendig zu gewissen Peinlichkeiten. Ja, das glaube ich schon. Man merkt es zum Beispiel wenn Konrad Lorenz über Kenntnistheorie schreibt, ich hatte, als ich das vor 20 Jahren gelesen habe, die Rückseite des Spiegels, hatte ich den Eindruck, der hat von Kant überhaupt keine Ahnung. Der weiß nicht, um was es geht. Und 10, 20 Jahre später lese ich dann von Konrad Lorenz, ja, ich habe das geschrieben, ohne eine Zeile in der Kritik der reinen Vernunft zu lesen. Ja, also es gibt so eine wechselseitige Ignoranz und ich glaube, es ist durchaus peinlich, wenn Atomphysiker lesen müssen, was Philosophen über ihre, ja, genauso wie man oft den Kopf schüttelt, wenn ein in seinem Fach begnadeter Naturwissenschaftler über alte philosophische Themen redet. Ja. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Gerald Krieghofer. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 14. Juni 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.